Am Ende kein Ausweg und nur noch Angst. Bitte Gott, hört. Wenn du dir alleine nichts helfen kannst, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich vom Dunkel ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Wenn Menschen dich hassen und nichts mehr bleibt, bitte Gott, hört. Wenn dich deine Not zur Verzweiflung treibt, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich vom Dunkeln ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Wenn du Gottes Handeln nicht mehr verstehst, bitte Gott, hört. Wenn du dich verzweifelt im Kreise drehst, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich vom Dunkeln ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht.